Kinder noch und immer. Kann kein schlechter Mensch sein. Und er hat das wohl ganz im Ernst gemeint. Als du fielst, das Licht ausging, war sein einziger Freund der Djinn. Eines war ihm halt gar nicht klar, das Leben ist wunderbar. Sagst du, dass du jeden hast, dass dir gar nichts an jedem passt. Jeder um dich wär ein Idiot, am liebsten wären dir wohl alle Mauseltot. Von dir bist du ein großer Fan, vielleicht hätte er dich sogar gern. Denn eines ist dir auch gar nicht klar, das Leben ist dir selbst zu krass. Jedenfalls wirkst du ziemlich cool auf dem pechschwarzen Ziegenlederstuhl. Ich frag mich, warum du mit mir spinnst. Vielleicht tut's ja ein anderer nicht. Und ich bin halt ziemlich tolerant und find dich amüsant. Ich bin verknallt in das Eichhörnchen im Wald, in die Schafe auf die Rast, auch für mit Menschen empfangen.